Einheit 9. C. Übung 2a. 1. Röttiger GmbH, Tanja Kaminski, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Kaminski. Hier spricht Xenia Nikolaidis. Ich würde gern mit Herrn Kettgen sprechen, wenn das möglich ist. Ich will mal sehen, ob ich durchstellen kann. Bleiben Sie bitte am Apparat. Ja, vielen Dank. Hören Sie, Frau Nikolaidis? Ja. Die Leitung ist gerade belegt. Kann er Sie später zurückrufen oder möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Er kann mich zurückrufen, aber erst ab 14 Uhr. Bis dahin bin ich unterwegs. Heute Nachmittag ist Herr Kettgen nicht mehr im Haus. Kann er Sie auch per Handy erreichen? Ja, natürlich. Meine Handynummer ist 0176 2288 7444. Können Sie das noch einmal wiederholen? Noch einmal langsam zum Mitschreiben. 0176 2288 7444. Vielen Dank. Ich gebe Herrn Kettgen Ihre Nummer. 2. Röttiger GmbH, Tanja Kaminski am Apparat. Hallo Tanja, hier ist Aneta. Ich kann heute nicht kommen, ich bin krank. Das höre ich. Du hast dich ja schon gestern etwas schlecht gefühlt. Gehst du später zum Arzt? Ja, ich habe um 10:30 einen Termin. Ich habe noch eine Bitte an dich. Ja, was soll ich machen? Kannst du dem Hausmeister ausrichten, dass der neue Mitarbeiter noch keine Büroschlüssel hat? Klar, das mache ich. Und dir erstmal gute Besserung. Danke. Bis bald. 3. Copyshop Milchstraße, Sie sprechen mit Herrn Meier. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Hier spricht Tanja Kaminski von der Röttiger GmbH. Sie haben bei uns 3 Kopiergeräte der Marke Uster bestellt. Wir liefern die Kopierer in der nächsten Woche. Ja, ich weiß. Gibt es ein Problem? Nein. Wir möchten nur gerne wissen, ob wir die Kopierer nur liefern oder auch aufbauen und die Kopierprogramme einrichten sollen. Einen Moment, da muss ich meinen Kollegen fragen. Ich bin gleich zurück. Ja, ich warte. So, jetzt bin ich wieder da. Die Programme kann mein Kollege einrichten, aber es wäre sehr gut, wenn Sie die Kopierer aufbauen könnten. Außerdem brauchen wir noch einen Wartungsvertrag. Können Sie uns einen Entwurf dafür per E-Mail schicken? Ja, das mache ich. Alles Weitere können Sie dann mit dem Mechaniker, der nächste Woche mit den Kopierern kommt, besprechen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Gleichfalls. Auf Wiederhören.